Da stehen wir beide, sind weiß wie Kreide und keiner sagt ein Wort. Du blickst zur Decke, grad so als Stecke die Antwort für uns dort. Gestern strahlender Sonnenschein, heute jeder für sich allein. Sollten wir uns nicht fragen, muss das wirklich sein? Man lernt sich kennen, zwei Herzen brennen, die Liebe, sie ist groß. Die Zeit hat Flügel, man strafft die Zügel und reitet frisch drauf los. Dann ist plötzlich der Weg nicht frei, was so sicher schien, bricht entzwei. Man macht Schluss, aber sag mir, wer gewinnt dabei? Thank you.